Namo Bunsu Sutya Muni Fo. Namo Bunsu Sutya Muni Fo. Namo Bunsu Sutya Muni Fo. Namo Bunsu Sutya Muni Fo. Namo Bunsu Sutya Muni Fo. Namo Bunsu Sutya Muni Fo. So, wir reden über Anapanasati, wie es geübt wird in China, Tibet, nach der Yogacara-Tradition. Und es ist, wir haben erklärt, der Hauptunterschied besteht darin, dass diese nördliche Tradition ist eng verbunden mit Yoga. Und indem wir uns auch mit Qigong beschäftigen. Es ist von großem Interesse für uns. Es fängt an, wie wir erklärt haben, damit, dass die nördliche Tradition, es ist nicht Mahayana, man findet es, wie wir erklärt haben, sogar in Mahavibhasha Shastra, Abhidharma Kosha. Man unterscheidet zwei Sorten von Atmen. Grobe Atmen, wie wir erklärt haben. Und nur diese grobe Atmen ist dann Objekt der Anapanasati-Meditation, wie es meistens bekannt ist in der Theravada-Tradition nach Visuddhimagga. Also Betrachtung von Anapanasati heißt nur Betrachtung von Einatmen und Ausatmen. Also Einatmen heißt, wie Visuddhimagga erklärt, diese Windelement oder Formation des Körpers, das sind alle Synonyme. Atmen heißt auch Windelement, heißt auch Formation des Körpers. Kaya Sankara. Diese Kaya Sankara dann fließt in unsere Körper hinein durch die Nasenlöcher, das ist Anfang. Dann geht durch diese Atmenrohr in Bauch hinein. Luftröhre, danke schön. Luftröhre, da muss ich mich dran erinnern. Luftröhre. Dann bis unteren Bauch, das ist dann Ende von dem Einatmenzug. Dann Ausatmenzug fängt an da. Und Mitte ist in Brust und Ende wieder an den Nasenlöchern. Diese grobe Atmen, wie Abhidharma Kosha erklärt, ist abhängig von Saushiryam. Saushiryam heißt großer Raum, das wir im Bauch haben. Dieser große Raum im Bauch heißt Saushiryam in Sanskrit. Jetzt haben wir auch gesagt, dass die nördliche Tradition unterscheidet aber auch feinere Atmen. Und Visuddhimagga erwähnt es nicht. Und feinere Atmen auch ist abhängig, wie wir erklärt haben, von Raum. Ohne Raum gibt es keine Bewegung. Und Essenz von Atmen ist Bewegung, Bewegung gehört Windelement, deswegen Atmen wird auch genannt Windelement und Körperformation in dem Sinne, dass Körper dadurch formiert wird. Der Körper kann sich nicht bewegen ohne dieses Windelement. Der Kommentar zu Satipatthana Sutta sagt, dass der Meditierende über Atmen, Anapanasati, soll sich eigene Körper vorstellen wie eine Karre. Vor der Karre steht was? Bulle, haben Sie gesehen. In Vietnam gibt es auch eine Bulle, Karren. Und diese Bulle ist eben Windelement, Formation des Körpers. Und dann, was fällt noch? Fällt noch ein Bauer, da steht auf der Karre und lenkt den Bull, Ochs. Und das ist Geist. So funktionieren wir, so bewegen wir uns mittels von dem Ochs, das dann unsere Atmen ist, oder? Unsere Ochs, das unsere Karre, diesen Körper herumträgt. Noch ein anderes Beispiel ist da, Marionette. Marionette ist unser Körper. Diese Faden. Faden ist der Ochs. Und jemand, der kontrolliert die Faden, das ist der Geist. So funktionieren wir. Deswegen, Atmen heißt Körperformation. Alle, was wir mit dem Körper machen, wird formiert durch Atmen, durch Windelement. Und der Geist bewegt dieses Windelement. Jetzt dieses Windelement in unserem Körper hat grobe Seite. Das haben wir erklärt, es ist verbunden mit Yoga. Yoga unterscheidet auch grobe Körper. Grobe Körper heißt Aharakaya. Der Körper, das auf Ernährung, feste Ernährung basiert ist. Was wir zum Frühstück gegessen haben, Reisbrei mit Gemüse, Tofu, Brot, Käse, so gehen wir weiter. Und dann gibt es aber auch pranische Körper, feinere Körper. Und dieser feinere Körper ist eng mit dem Geist verbunden. Wir haben den Beispiel gegeben von Yoga. Dieser pranische Körper ist so wie unser Pferd. Und der Reiter, der auf dem Pferd da reitet, das ist der Geist. Jetzt die Verbindung von groben Atmen und Geist ist nicht so klar. Aber die Verbindung von Atmen mit dem feineren, mit feinen Atmen wird sehr klar. Und je mehr man sich mit Yoga beschäftigt und auch mit Meditation, die mit Yoga zu tun hat, wird davon bewusst, dass immer in Meditation, in Yoga, Feinere kontrolliert das Grobe. Das ist Prinzip von Yoga. Wir lernen Meditation, damit wir allmählich meistern das Feinere, um das Grobe zu lenken. So der Buddha auch in der Theravada-Tradition erklärt Meditation als Erfahrung von immer feineren Welten, immer feineren Gebieten der Wahrnehmung, bis zu feinsten Gebiet der Wahrnehmung, das existiert, das eigentlich keine Wahrnehmung im Sinne wie normale Menschen es verstehen, die Wahrnehmung von Befreiung. Objekt der Befreiung, wenn hier man noch von Objekt sprechen kann, ist aber dann feinste Objekt, das überhaupt existiert. Und zu diesem Objekt der Buddha lehrt den Weg von Erfahrung von immer feineren Objekten bis der feinste Objekt von allen Objekten, das man nicht mehr wirklich als Objekt bezeichnen kann, Objekt der Befreiung, enthüllt wird. Jetzt der Weg der Befreiung in Yoga und dann auch im Mahayana Buddhismus ist dann Verständnis von dem engen Zusammenhang zwischen pranischem Körper und dem Geist. Wir haben bereits erklärt, dass Prozess von Lernen von Anapanasati ist ein Prozess von Verfeinerung von Atmen. Das läuft parallel mit Verfeinerung von dem Geist, das Atmen betrachtet, und von Empfindung von Atmen. Also in anderen Worten, nur feine Geist kann feine Empfindung haben von feinem Objekt. Der grobe Geist hat nicht diese Möglichkeit, hat keinen Zugang zu feinere Empfindung und feineren Objekten. Das ist Hauptprinzip von Yoga. Jemand, der richtig Yoga lernt, dann lernt Zugang zu feinere Empfindung durch feineren Geist und feineren Objekte. Und das im Buddhismus, was uns fesselt, ist eben Empfindung. Und Empfindung, wie wir schon erklärt haben, ist die Brücke zwischen dem Körper und dem Objekt. Solange wir an Empfindung anhaften, sind wir gefesselt. Die Freiheit, der Inhalt von Befreiung ist in der buddhistischen Lehre dann Freiheit von Anhaftung an Empfindung. Nichts anderes. und der Weg zu dieser Freiheit, dann der Buddha hat auch gelehrt, in allen buddhistischen Traditionen, aber besonders betont in den buddhistischen Traditionen, die Yoga-Wissen betonen, der Weg dazu ist dann die Erfahrung von feineren Objekten, die nicht zu trennen sind mit feineren Geist und feineren Empfindungen. So, deswegen diese Anapanasati ist ein Prozess von Verfeinerung von Atmen, parallel zur Verfeinerung von Geist und Empfindung. Und in der nördlichen Tradition, es passiert eben auf dem feineren Atmen. Man kann nicht streng trennen, feinere und grobe Atmen. Diese Trennung ist auch nur ein Mittel. Mahayana-Tradition, eben wie wir gestern gelernt haben, betont, dass alle Trennungen sind nur Mittel. Und indem sie nur Mittel sind, sind nur konventionelle Realitäten. Das haben wir gestern als erster Satz. Gelernt. Alles, was getrennt werden kann, muss unbedingt nur konventionelle Realität sein, kann nicht die höchste Realität werden. Genauso grobe Atmen und feine Atmen trennt man, um Atmen zu verstehen. Jetzt im Gegensatz zu groben Atmen, das existiert auf Grundlage von Saushirya, von dem großen Raum im Bauch. Diese feinere Atmen existiert überall im Körper. Jede Zelle von unserem Körper ist durch diese feine Raum definiert. Um es zu erfahren, brauchen wir dann feineren Geist und feinere Empfindung. Und diese feineren Geist und feineren Empfindung trainiert der Meditierende nach der Yogacara-Tradition in sogenannten Zwischenatmungphasen. Die nennt man in Yoga Kumbhaka, Antara Kumbhaka und äußere Kumbhaka. Innere und äußere Zwischen, in Chinesisch heißt das Zwischenatmenphase. Wenn wir eingeatmet haben und noch nicht ausgeatmet haben, das heißt innere Zwischenatmung. Wenn wir ausgeatmet haben und noch nicht eingeatmet haben, das ist äußere Atmenphase. Bedeutung ist, dass diese Atmen hört nicht auf. Es kann nicht aufhören. Wir haben schon gesagt, das ist sogar wissenschaftlich geprüft. Heutzutage kann man sich mit elektronischen Computer, Mikroskop im Körper spazieren, und man sieht, dass die Bewegung von den Zellen hört nie auf. Ist das so, Michael? Hast du damit experimentiert? Wir haben natürlich eigentlich immer einen Metabolismus und Aktivitäten. Es ist aber nicht schwierig zu sagen, wann ist es sozusagen schmerzbezogen oder hitzeempfindungsbezogen oder atmungsbezogen. Aber die Bewegung ist auf Raum basiert, nicht wahr? Ah, da vom Raum her. Und nach Einatmen und nach Ausatmen hört es nicht auf, nicht wahr? Und es sind auch ganz andere Frequenzen und Rhythmen. Deswegen, man kann nicht grobe Atmen und feinere Atmen radikal trennen, dass sie zwei verschiedene Atmen sind. Sie natürlich beeinflussen sich gegenseitig. In dem Sinne ist auch der Herzschlag, der Herzschlag von Atmen. Das hat alles damit zu tun. Alles, das hat zu tun mit Formation des Körpers. Bewegung. In der Wissenschaft hat es mehr zu tun mit Nerven. Und was man in Wissenschaft als Nerven bezeichnet, ist das Windelement auch. Formation des Körpers. Mit dem Kopf hört das auf? Mit dem Körper? Wie kann es aufhören? Wenn der letzte Atem, der grobe Atem rausgeht. Dann ist keine Wärme da, keine Prana da. Dann sind wir so wie ein Tisch, genauso. Solange Prana im Körper ist, ist der Geist da und ist Wärme da. Wenn wir sterben, dann Kälte kommt allmählich. Und trennt sich das. Dann Windelement nimmt den Geist weiter, wo immer Karma entsteht. Dieser Windelement aber hört nicht auf. So wie Erde hört nicht auf, Wasser hört nicht auf, Feuer hört nicht auf, nur genauso. So, aber lieber Herr, werden wir nicht unterbrechen. So, nee, jetzt kommen wir zu der Meditation. Und wir haben erklärt gestern die Bedingungen für Meditation. Die Bedingungen für Meditation im Sinne von Kaya Viveka und Chitta Viveka. Wir haben erklärt, dass Viveka in Sanskrit oder Pali hat zwei Bedeutungen, Isolierung und Weisheit. Es ist nicht zufällig, aber in dem Sinne, es ist sehr schwer zu übersetzen. Wie übersetzt man Viveka? Viveka ist Viveka. Li Kaita Li. Es ist in der Tat bessere Übersetzung. Li ist trennen und es kommt von dem Sanskrit-Wort Vich, mit heißt trennen. Auch analysieren. Wir bekommen das in Vipassana, Vichinoti, Pravichinoti, das kommt da in dem Text. So, die Weisheit in anderen Worten, die Weisheit kommt, wenn wir die Sinnen, wenn wir den Geist von den fünf Sinnen trennen. Der Geist blickt an sich selbst. Dann sind wir Yogacharin. Dann wir handeln nach Yoga. Das ist genau dasselbe Prinzip in Patanjali, in Vedanta. Wir handeln nach Yoga, wenn wir die fünf Sinnen von dem Geist trennen und bringen der Geist zu sich selbst. In China, in Zhuangzi, gibt es sehr runde, schöne Geschichte von Huntun. Kennen Sie in Vietnam Huntun? Huntun war ein Wesen, der hatte kein von den neun Löchern, keine Augen, keine Ohren, Nase, Mund, hier und hier, keine Löcher. Und wer war immer voll und vollkommen zufrieden. Er lebte, man kann sagen, in Nirvana. Dann der König von dem Land Sung hat gehört, dass in seinem Reich in den Bergen gibt es so ein Wesen, das immer gefühlt ist und in Vollheit lebt. Dann er wollte unbedingt ihn treffen und ihn verehren. Dann hat er große Gefolge mit vielen schönen Mädchen und mit Musik zu ihm geschickt, ihn zu dem Königspalast zu führen. Dann sie haben ihn zu Königspalast geführt und er hat große Fest vorbereitet mit allen Sorten von Fleisch und Gemüsen und Reis und Getränke, Wein und so. Und dann, er sitzt da, aber er kann nicht essen, er kann nicht sehen, er kann nicht hören. Dann, er hat die neun Löchern gebohrt, bohren lassen, wie sagt man? Bohren lassen. Dann, der arme Huntun ist gestorben. Wunderbare Geschichte. Das ist Weisheit von Yoga. Dann die Voraussetzung für Meditation. Erst ist, dass wir dann die fünf Sinnen in Geist hineinbringen. Das heißt, Isolierung des Körpers. Von Isolierung des Körpers kommt Weisheit von Yoga. Wir haben gesagt, technisch heißt das Pratyahara, bringen zurück. Zurück zu sich selbst. Wenn Pratyahara vorhanden ist, wir haben auch gesprochen dafür, was die Voraussetzung für Pratyahara ist, die Asana. Man kann erfolgreich diese Trennung von den fünf Sinnen üben, indem man feste körperliche Haltung hat. Wenn man es nicht hat, haben sie selbst experimentiert, wenn die Körperlage platziert, was geschieht? So viele Gedanken, oder wird man matt? Schläfigkeit. Dann, wenn Isolierung des Körpers erfolgreich ist, kommt Citta Viveka, Isolierung des Geistes. Und Isolierung des Geistes heißt Dhyana. Und Isolierung des Geistes geschieht auf Grundlage von Arbeit an Meditationsobjekt. Und wir haben erklärt, besonders Yogacara-Tradition betont, wir werden sehen auch in dem Text, alle Objekte von Shamatha und Vipassana sind mentale Objekte. Wenn sich der Geist mit mentalen Objekt basiert, das heißt vereinigt, das heißt Dhyana. Und genauso wie erklärt in Patanjali Yoga Sutras, genauso im Buddhismus, dieselbe Tradition. Es gibt zwei Sorten von Dhyana. Patanjali heißt das Sabija und Nirbija. Dhyana mit Samen und ohne Samen. Buddhismus heißt es weltliche Dhyana und überweltliche Dhyana. Weltliche Dhyana ist mit weltlichen Objekten, so wie Einatmen, Ausatmen. Farben, Teilen des Körpers und so weiter. Und überweltliche Objekte sind in buddhistischer Lehre die Objekte, die kein Zeichen haben. In diesem Sinne sind sie keine Objekte, die nicht mit Wunsch verbunden werden können, und Leerheit. Das sind drei Türen zu Nirvana in der buddhistischen Tradition. In der Tradition von Yoga ist das Nirbija Samadhi, Samadhi ohne Samen. Das heißt Samani, Samadhi, das den Geist reinigt von den Samen von Anhaftung. Nirbija oder Abhija? Nirbija. Du hast schon recht, Abhija und Nirbija, beide sind deprivative Präfixen. Du hast gelernt. Licht gehört zur weltlichen. Lichterscheinungen gehören zur weltlichen Dran. Ja, natürlich. Deswegen wir rezitieren nicht rein, nicht unrein. Aber Licht natürlich hat damit zu tun. Aber nicht Licht, an dem man anhaften kann. Sobald man anhaftet an Licht, Licht wird Mara. Der Teufel. Wunderbare Sache, der Teufel. Sondern Isolierung des Geistes ist dann Zustand von Dhyana. Das, darüber haben wir schon gesprochen. Und Dhyana, wir lernen, der Zugang zu überweltlicher Dhyana ist in allen Traditionen von Yoga durch Übung von weltlicher Dhyana. Weltliche Dhyana ist verbunden mit einem Objekt, an dem man noch anhaften kann, aber überweltliche Dhyana ist verbunden mit einem Objekt, an dem man nicht mehr anhaften kann. Und das ist Befreiung. In diesem Sinne, Objekt wird kein Objekt. Und es gibt nur eines eigentlich. Also das, es gibt nicht mehrere oder eines, es ist sozusagen nur eins. Das Bitte? Das überwältigende Objekt ist auch nur ein einziges. Oder? Ja, drei Aspekte von diesem Objekt. Die drei Aspekte sind Leerheit, Zeichenlosigkeit und Wunschlosigkeit. Das sind die drei Türen zu Nirvana. Warum Zeichenlosigkeit? Sehr logisch. Was man anhaftet, sind die Zeichen von Objekten, nicht die wahren Objekte. Heißt Wunschlosigkeit, man kann es nicht begehren oder man kann es auch nicht durch Willen hervorrufen? Nicht begehren, okay. Gute Übersetzung. Apranihita heißt das auf Sanskrit. Shunyata, Apranihita und Animita. Nimita ist Zeichen, Animita ohne Zeichen. Pranidhi ist Wunsch, Apranihita ohne Wunsch. Und Shunyata ist Zero. Null. Und Null, wenn Null logisch ist, alle mathematischen Kalkulationen sind logisch. Wenn Null nicht logisch ist, keine mathematische Kalkulation kann erfolgreich werden. Also, wenn wir über Atmen meditieren, unser Ziel ist, dass wir den Atmen verfeinern so, dass wir verstehen, sehr, sehr klar, Prozess von Verfeinerung von Atmen in Zusammenhang mit Verfeinerung von Empfindung und Geist. Und das geschieht eigentlich zu jedem Augenblick. Nur wir sehen es nicht klar. In Meditation über Atmen sehen wir es klar. Wie wir Atmen wahrnehmen, hängt davon ab, wie wir den Atmen betrachten. Wenn wir den Atmen mit Achtsamkeit und Wissensklarheit betrachten, wird es verfeinert. Wenn wir es ohne Achtsamkeit und Wissensklarheit betrachten, wird es grob. Selbe Objekt, selbe Körperformation, hängt davon ab, wie wir das Objekt betrachten. Und das ist genau, was Abhidharma erklärt. Wie wir Objekte erfahren, ist nicht nur abhängig von den Objekten, sondern von dem Geist, der sich zu den Objekten wendet. Das heißt Abhujita. Selbe Prinzip in Yoga. Wenn Sie sich mit Yoga beschäftigen und wollen Sie mehr von Yoga wissen, Abhujita. Von dem Sanskrit-Wurzel Bhuj. Bhuj heißt bend, zu biegen. Wie wir Objekt erfahren, hängt davon ab, wie wir den Geist zu dem Objekt wenden. Das hat zu tun mit Aufmerksamkeit. Also wie wir die Welt erfahren und uns selbst erfahren, hängt von zwei Sachen ab. Von Qualität von dem Objekt und auch, wie wir uns zu dem Objekt wenden. Abhujita. Interesse oder Uninteresse? Das hat damit zu tun. Unsere Freund interessiert sich von Yoga, dann Vachaspati Mishra im Kommentar zu Patanjali, ja, eine große Erklärung von Abhoga, diese, wie man sich zu dem Objekt wendet. Das ist so feine Sprache, unsere Psychologie ist ungefähr 3000 Jahre rückständig. In westlicher Psychologie wird es überhaupt nicht behandelt, diese Feinigkeiten von sich zu dem Geist, wie sich der Geist zu dem Objekt wendet und wie diese Wenden zu der des Geistes zu dem Objekt entscheidet, Empfang und Wahrnehmung von dem Objekt. Wir sind Illusionen, das sind keine Illusionen. Wir sind Illusionen. Das sind gar keine Illusionen. Yoga ist keine Illusion. Macht nichts. Langsam lernen wir. Erst muss man es durch Kopf gehen lassen. Dann allmählich wird es klar. Vorausgesetzt man übt. Wenn man nicht übt, wird es nie klar. Und das sind nur so Anweisungen, wie man richtig übt. Viele von uns üben, aber leider nicht richtig. Deswegen die Resultate sind nicht, was man erwarten sollte. Ist das so? Wenn man nichts erwartet, nichts kommt. Dann bleibt man, dann kann man gleich in eine Kneipe gehen und paar Bierchen trinken. Hm? Das ist der leichteste Weg. Die meisten Tschechen machen so. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Vielleicht ein bisschen besser. Wir haben noch das Bier damals nicht probiert. Okay, jetzt lieber über Meditation. Dann jetzt kommen wir zu der Technik. Wir haben verstanden den Prozess, die Voraussetzungen. Dann der Buddha fängt an die Erklärung von Anapanasati, Satova Asasati, Satova Pasasati. Er atmet ein und atmet aus mit Achtsamkeit. Solange die Kraft von Achtsamkeit nicht in Einatmen und Ausatmen Prozess klar ist, geht man sozusagen nicht in Meditation. Nur wenn die Kraft von Achtsamkeit im Atmenprozess sehr, sehr klar zum Ausdruck kommt, geht man in Meditation. Deswegen, der Buddha fängt an die Erklärung mit Satova Asasati, Satova Pasasati. Und Prozess von Verfeinerung von Atmen und dadurch Verfeinerung von Geist und Empfindung fängt damit an. Und die Anweisungen, die danach kommen, ist dann Fortsetzung von dieser Übung, von Satova Asasati, Satova Pasasati. Er atmet ein mit Achtsamkeit, atmet aus mit Achtsamkeit. Wenn er atmet ein mit Achtsamkeit und atmet aus mit Achtsamkeit, wenn er diese Achtsamkeit tiefgründig wird, dann er nimmt wahr mit Achtsamkeit nicht nur einatmen und ausatmen, grobe Atmen, aber auch, was da inzwischen ist. Ist diese Anweisung des Buddhas, kommt die aus Sandinina Mochana Sutra? Sandinya Mochana Sutra ist keine Meditation Objekte erwähnt, nur Prinzipien. Hm? Aber diese Anleitung ist ein bisschen anders als in der Anapanasati Sutra aus dem mittleren Kanon der Pali Kanon. Das ist anders, ja? Ist nicht anderes, nur ist verfeinert auf Grundlage von Yoga-Tradition. In Yoga-Tradition auch Verfeinerung von Atmen kommt mit Kumbhaka-Phase von Atmen. Und auf welchem Text ist die Anweisung? Yogacara Bhumi Shastra von Asanga. So, wir haben erklärt, dass indem man sich einem Objekt windet, wird es zum klaren Objekt. Wenn man sich nicht dem Objekt widmet, wird es nicht zu klarem Objekt. Die Klarheit des Objektes ist von Kraft, von Aufmerksamkeit bedingt. Diese Aufmerksamkeit hat auch zu tun mit Abhujita, mit Wenden des Geistes. Also wenn man den Geist wendet zu Periode, wo es nicht grobe Atmen gibt, diese feinere Atmen geschieht auf natürliche Weise, nicht durch Kraft von Entschluss, sondern durch bloße Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen wir zu den ersten Übungen von Anapanasati, die sind gleich in allen buddhistischen Traditionen. Wie sind die Übungen? Bitte. Haben Sie gelernt? Digham va asasanto, digham asasamiti pajanati, digham va pasasanto, digham pasasamiti pajanati, digham rasam va asasanto, rasam asasamiti pajanati, rasam va pasasanto, rasam pasasamiti pajanati. Michael? Lang einatmen, weit ich. Lang einatmen. Lang ausatmen, weit ich. Mit weiß ich, mit Weisheit. Pajanati von Pragya. Dann, wenn ich kurz einatme, weiß ich, dass ich kurz einatme. Jetzt, nach dieser Tradition, und jetzt haben Sie den ganzen Tag zu üben, wenn grobe Atmen wird lang, kurze Atmen, wenn der grobe Atmen wird lang, dann diese Zwischenatmung wird kurz. Wenn Zwischenatmen wird lang, grobe Atmen wird kurz. Das ist die erste Übung. Bitte? Was heißt Zwischenatmen? Zwischen einem Ort anhalten? Nicht anhalten. Wenn man anhalte, ist schon ein Fehler da. Nachdem man eingeatmet hat, bevor man ausatmet, gibt es auch Atmen, feinere Atmen. Diese feinere Atmen wird auch zu Objekt. Wenn diese feinere Atmen wird lang, dann diese grobe Atmen wird kurz. Wenn diese feinere Atmen wird kurz, dann diese grobe Atmen wird lang. Im Prozess von Sammlung des Geistes, der Atmen verkürzt sich eigentlich. Deswegen Buddha erst erklärt, erst wird man beruhigt, deswegen Atmen wird lang. Dann benutzt man Konzentration und durch Konzentration Atmen wird kürzer und kürzer. Wenn man in Samadhi ist, Atmen ist sehr, sehr kurz, immer kürzer, dann verschwindet. Deswegen der Buddha erklärt erst, achtsam betrachte ich lange Atmen als lange Atmen, jede Phase von dem Atmen von Anfang bis Ende und kurze Atmen auch, achtsam ich betrachte jede Phase von Anfang bis Ende. So verliere ich nicht mein Meditationsobjekt. Aber Unterschied ist, dass hier auch Zwischenatmen wird zu Objekt. Bitte? Reue ablegen. Was heißt Reue ablegen? Zankui. Aha. Zankui ist natürlich gut, aber nicht jetzt das beiseite. Nach der Meditation, Sie können ein Zankui-Reue-Retreat machen. Und das ist immer gut. Wunderbar. Aber wenn Sie meditieren über Atmen, dann nicht bereue üben. So, dann wir wollen nicht zu schnell vorangehen, wir wollen langsam absorbieren, was wir lernen. Deswegen habe ich wiederholt, um diesen Stoff langsam, indem wir uns bald trennen nach ein paar Tagen, dass es bleibt. Und sie sehen sehr klar, was zu tun ist. Und dann, wenn wir die Theorie haben von Yogacara am Abend, dann wird es noch klarer. Alles das geschieht im Geist. Dieses Bild von Atmen, was wir im Zustand von Konzentration wahrnehmen, ist eigentlich nicht physische Atmen, sondern mentale Bild von Atmen. Dieses mentale Bild von Atmen heißt auch Nimitta. In Yogacara heißt das Pratibimba, reflexive Bild von Atmen. Dieses reflexive Bild von Atmen kommt von dem, genauso in Yogacara, kommt von dem Geist selbst. Es ist Konzept von Atmen. So, dann der Meditierende schließt sich in den Geist hinein. Er isoliert sich von den Sinnen durch die Bilder, die er durch Konzentration erzeugt hat. Das ist Yogacara. So isoliert er sich und lernt vollkommen zu werden. Auf Grundlage von Meditation auf Soheit. Die Yogacara-Tradition erklärt, dass im Zustand von Samadhi, Objekt von Shamatha wird Chittamatrata, wird bloßer Geist. Und Objekt von Vipassana wird Soheit. So kommen wir in Samadhi hinein. Diese Meditation von Amitabha auf reine Land, tantrische Meditation, alle haben damit zu tun. Unsere Welt ist unser Erzeugnis des Geistes, nichts anderes. Und Meditation über Atmen ist am passendesten, um es zu verstehen, weil wir sehen selbst mit unserem inneren Auge, wie diese Gestalt von Atmen sich ändert, indem wir Geist anderes anwenden, mit Konzentration. Das sollen Sie jetzt verstehen durch eigene Erfahrung. Indem der Geist sich ändert, Empfindung sich ändert und Objekt sich ändert. Und so geht man in Samadhi hinein. Reine Land bringt Meditation, ist auf demselben Prinzip. diese tantrische Visualisationen auch auf demselben Prinzip. Jana mit Samen, also wo weltliche Farben einladen. Mit Samen ist in dem Sinne, dass es da ein Objekt vorhanden ist, an dem man anhaften kann. Sagt man dazu auch analytische Meditation? Nein, das ist dann analytische Meditation ist Vipassana. Quan. Und das alles ist Je. Noch ja, das ja, da kommen wir in Text. Vielleicht Abend oder Morgen, wir kommen dazu. Das ist dann Jin Suoyo Yuan, Zhu Suoyo Yuan. Jin Suoyo Yuan ist weltlich, Skandas, Ayatanas, Yin, Chu, Jie. Und Zhu, Suoyo, Yuan ist weltlich und überweltlich. Skanda sind auch Zhu. Nirvana ist auch Zhu. Da verbindet sich es. Wenn man realisiert hat, diese höchste Wahrheit und die weltliche Wahrheit vereinigen sich. Dieser Text erklärt sehr klar diesen Punkt. Wir werden lernen in den nächsten Tagen. So, dann wir haben genug gesprochen, dann wir haben noch zwei Meditationen von 40 Minuten, um ein bisschen versuchen, verdauen, was wir gelernt haben. Dann machen wir eine kurze Pause und los in unsere Labor. Wir haben wunderbare Labor da. Dann bitte benutzen Sie Maximum.